An diesem Nachmittag hatte ich eine Idee für eine Story. Viel später wurde daraus ein Roman mit dem Titel »Die schreckliche Generation« und notierte mir abends einiges in einem meiner Spiralbücher. Ich war auf der Suche nach einem Namen für den schurkischen jungen Mann, um den sich die Geschichte drehte, als die Hüttentür krachend aufflog und Butch hereingerannt kam. »Komm schnell, Leer, das musst du sehen!« Er schnappte sich seine Kamera. »Was denn?« »Komm einfach!« Ich sah verwundert seine weit aufgerissenen Augen, legte mein Notizbuch weg und folgte ihm ins Freie hinaus. Auf dem eine Viertelmeile langen Weg zu der Lichtung am Jalassy Creek erzählte er mir, er sei hinausgegangen, um zu sehen, ob die Brücke sich noch stärker geneigt habe. Wäre sie ganz eingestürzt, hätten wir das hören müssen. Dann hatte er am Himmel über sich etwas entdeckt, was ihn die Brücke vergessen ließ. »Da«, sagte er, als wir die Lichtung erreichten, und zeigte nach oben. Regen hatte eingesetzt, nur ein leichtes Nieseln. Weil es tiefe Nacht war, hätten die tiefhängenden Wolken unsichtbar sein sollen, aber ich konnte sie gut erkennen, weil sie von sich langsam bewegenden hellen Lichtscheiben angestrahlt wurden, 5, dann 7, dann 9 in unterschiedlicher Größe. Die kleineren Scheiben hatten einen Durchmesser von etwa 10 Metern, die größeren von ungefähr 30. Sie entstanden nicht etwa dadurch, dass Scheinwerferstrahlen von den Wolken reflektiert wurden, sondern sie befanden sich direkt in den Wolken. »Was ist das?« fragte ich beinahe flüsternd. »Keine Ahnung, aber Tiparillos sind das todsicher nicht.« »Oder White Owls«, sagte ich, und wir prusteten los. Aber nicht so, wie man über etwas Witziges lachte, mehr auf die Art, wie man es tat, wenn man vor Staunen völlig geplättet war. Butch machte Fotos. Das war Jahre bevor die Chip-Technologie augenblickliche Befriedigung ermöglichte, aber ich sah die Abzüge später, nachdem er sie in seiner kleinen Dunkelkammer entwickelt hatte. Sie waren enttäuschend. Nur große Lichtscheiben über dunklen Baumwipfeln. Ich habe seither Bilder von UFOs gesehen, beziehungsweise von UAP, wie sie heutzutage ja heißen, die nicht minder enttäuschend waren, verschwommene Gebilde, die alles sein könnten, auch Fotomontagen von Schwindlern. Man musste dort gewesen sein, um zu verstehen, wie wundervoll das alles war. Und wie verrückt. Große Lichtscheiben, die wie im Walzertakt lautlos zwischen den Wolken tanzten. Woran ich mich am deutlichsten erinnere, außer an das ehrfurchtsvolle Gefühl, ist der Zwiespalt, in dem ich mich in den 5 oder sogar 10 Minuten bis zum Verschwinden des Phänomens befand. Ich wollte sehen, was diese Lichterscheinung erzeugte, und doch wieder nicht. Ich befürchtete irgendwie, dass wir zu dicht an Artefakten, vielleicht sogar an intelligenten Wesen, aus einer fremden Welt waren. Das Ganze begeisterte mich, machte mir aber auch Angst. Wenn ich auf diesen Erstkontakt zurückblicke, denn darum hatte es sich ziemlich sicher gehandelt, denke ich, dass man dabei nur lachen oder schreien konnte. Wäre ich allein gewesen, hätte ich bestimmt geschrien. Und wäre weggelaufen, vermutlich um mich wie ein kleines Kind unter dem Bett zu verstecken und zu leugnen, was ich gesehen hatte. Weil wir aber zu zweit waren und erwachsene Männer, lachten wir. Ich sage 5 oder 10 Minuten, aber es kann auch gut eine Viertelstunde gewesen sein, ich weiß es nicht. Jedenfalls lange genug, dass aus dem Nieseln richtiger Regen werden konnte. 2 der leuchtenden Scheiben wurden kleiner und verschwanden, dann weitere 2 oder 3. Die größte Lichtscheibe blieb am längsten, aber dann verschwand auch sie. Sie bewegte sich dabei nicht, sondern schrumpfte nur zur Größe eines Tellers, dann einer großen Münze, dann eines Cents, dann eines hellen Lichtpunkts, und weg war sie, als wäre sie senkrecht in die Höhe geschossen.